kommt man denn zu Geld? Im Märchen wird der Gute, Genügsame und Glückliche am Ende fast immer mit Geld und Gütern belohnt. Außerhalb der Märchen, in der Realität, sieht es anders aus. Man muss weder einen guten noch einen schlechten Charakter haben, um reich zu werden. Es gibt viele Wege zu materiellem Reichtum. Der einfachste ist immer noch zu erben. Richtig Reiche brauchen mehr als ein Leben, um ihr Vermögen auszugeben. Deshalb vererben sie es an die nächste Generation. Ihre Kinder werden also mit großer Wahrscheinlichkeit auch einmal Geld haben. Oft müssen sie selber gar nicht viel tun, denn das Geld arbeitet für sie. Geld kann nämlich auf der Bank liegen und trotzdem fleißig sein, denn je mehr Geld hier liegt, desto mehr wird aus ihm. Wenn jemand sehr viel Geld auf der Bank oder in einem schönen Haus angelegt hat, spricht man von einem Millionär und man denkt, ein ganz Reicher, weil er 1 Million oder mehr Besitz hat. Dabei sind Millionäre in Deutschland nichts Besonderes mehr. Viele besitzen komfortable Häuser und sind nicht besonders weit von einem 1 Million Mark Vermögen entfernt. Seit der Umstellung auf den Euro ist die Million allerdings nicht mehr ganz so greifbar. Wirklich reich sind jedoch die Einkommensmillionäre. Zu ihnen zählt, wer ein Jahreseinkommen von mindestens 500.000 Euro hat. In Deutschland gab es Mitte der 90er Jahre ungefähr 27.000 Menschen, die im Jahr 1 Million Mark und mehr verdienten. Das ist ungefähr jeder Tausendste unter denen, die Einkommen beziehen. Im Durchschnitt bekamen diese 27.000 Reichen knapp 3 Millionen Mark im Jahr.